denn ich kann es nicht leugnen. Ich war im Grunde genommen überzeugt, dass der Geist des Jesuitenordens wenigstens für die gegenwärtige geschichtliche Epoche mit den Interessen meines Vaterlandes unvereinbar sei. Wo die Gesellschaft Jesu innerhalb moderner Staaten auftritt, da ist ihre Wirksamkeit tatsächlich, sie mag nun wollen oder nicht, unvereinbar mit dem innersten Wesen unserer Zeit. Der Jesuitismus vermag sich nicht zu erheben über den Standpunkt der weltlichen Macht, der politischen Herrschaft, des äußeren Zwanges. Auf diesen verhängnisvollen Wegen läuft die Gesellschaft Jesu Gefahr, was sie sicherlich nicht will, fremdartigen und unchristlichen Elementen Einfluss zu gestatten auf den Kultus, auf die Disziplin und schließlich sogar auf Moral und Dogma. Für die Spanne der Zeit, welche zu erleben mir vergönnt sein kann, vermag ich in dem Jesuitismus nichts anderes zu erblicken als die mächtigste und echteste Verkörperung des Ultramontanismus oder, was für mich dasselbe ist, des politischen Katholizismus, also derjenigen Geistesrichtungen innerhalb der katholischen Kirche, auf deren Überwindung mein ganzes Streben und Trachten gerichtet ist. Der Jesuitismus hat aus dem Beichtvater der katholischen Kirche, das heißt dem Priester, welchem jeder Katholik wenigstens einmal im Jahre vor dem Empfange der österlichen Kommunion seine Sünden bekennen soll, den Seelenführer herausgebildet, das heißt denjenigen Priester, welcher im Beichtstuhl und außerhalb desselben das ganze Tun und Lassen des einzelnen Menschen nicht nur unter dem Gesichtspunkte der Erlaubtheit oder Sündhaftigkeit, sondern auch unter den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit, der Klugheit, des Erfolges leitet und beherrscht. Das ganze Leben wird von ihm, dem durch die Jesuiten eingeführten Beichtverkehre, nach und nach umsponnen und beherrscht. Die äußere Gesetzmäßigkeit, Tadellosigkeit und Frömmigkeit tritt in hohem Grade in den Vordergrund, aber das, was den Menschen höchsten, ja einzigen Wert ausmacht, die freie Selbstbestimmung, die Innerlichkeit, die eigentliche sittliche Persönlichkeit, das geht dabei zugrunde. Schicksale eines deutschen Katholiken, Straßburg, 1885, zweite Auflage, Seite 88 und folgende, und Seite 147 und folgende. Purcell, der Biograf des Kardinals und Erzbischofs von Westminster Manning, macht über die Stellung Mannings zum Jesuitenorden und über sein Urteil über ihn wertvolle Mitteilungen. Die unfreundlichen Beziehungen zwischen Kardinal Manning und den Jesuiten in England während der ganzen Zeit seines Wirkens als Erzbischof von Westminster sind offenes Geheimnis. Kardinal Mannings Widerstand gegen die Jesuiten dauerte bis zu seinem Tode. Während seines Episkopats blieb den Jesuiten die Errichtung auch nur einer einzigen Schule innerhalb der Diözese von Westminster untersagt. Sei es aus Klugheit, sei es aus Nächstenliebe, sei es aus dem Verlangen, den Schein der Einigkeit unter den Katholiken aufrechtzuerhalten, enthüllte er die Gründe, die ihn zu seiner Handlungsweise gegen die Jesuiten bestimmten, nicht. In einer im Sommer 1890 niedergeschriebenen, nach seinem Tode aufgefundenen Denkschrift zählt Manning 9 Hindernisse auf, die seiner Ansicht nach den Fortschritt des Katholizismus in England aufhalten. Das 9. Hindernis ist lakonisch überschrieben: Gesellschaft Jesu, Societas Jesu. Leider hat Purcell geglaubt, gerade diese Ausführungen nicht mitteilen zu sollen, weil sie schmerzlich wären für noch lebende Personen oder hier in England und anderswo Streit hervorrufen würden. Das Gesamturteil Mannings über die Jesuiten lässt sich aber aus anderen Äußerungen feststellen. Zum Beispiel: Die Einwirkung der Gesellschaft Jesu auf den Klerus äußert sich in seiner Verarmung sowohl in Bezug auf Personen als auf Geld und in Herabdrückung des geistigen Niveaus. Ihre, der Gesellschaft Jesu, Aneiferung macht sich hauptsächlich bemerklich in Ehrgeiz und Einmischung. Aber nur wahre Güte und Liebe vermögen auch bei anderen Güte und Liebe hervorzubringen. Am angegebenen Ort, Band 2, Seite 766. Die Jesuiten sind Papalisten aufgrund ihres Gelübdes. Im Inneren aber sind sie weniger Papalisten als Antiepiskopalisten. Purcell berichtet ferner am angegebenen Ort, dass Manning wiederholt geäußert habe, wegen der Tätigkeit der Jesuiten in England und Rom sehe ich ein zweites Jahr 1773, das Aufhebungsjahr des Jesuitenordens, für sie herannahen. Und die Aufhebung selbst bezeichnete er als Werk der Hand Gottes. Mannings Gegnerschaft gegen die Jesuiten fand ihren schärfsten Ausdruck in dem Prozesse, den er und andere englische Bischöfe gegen sie in Rom anhängig machten, von 1885 bis 1887, und gewannen, wodurch den Jesuiten untersagt wurde, ohne Erlaubnis der Diözesanbischöfe Schulen zu errichten. Monsignore Talbot, einer der verdienstvollsten katholischen Geistlichen England, schrieb im März 1866 an Kardinal Manning: »Während ich in London war, habe ich Ihnen nicht von Pater Galway, ein Jesuit, und von den übrigen Jesuiten gesprochen. Ihr Einfluss in London ist höchst verderblich und sollte unschädlich gemacht werden. Die hervorragendsten katholischen Laien sind an Händen und Füßen gebunden in ihren Händen. Pater Galway ist ein ehrgeiziger Mann. Der Wahlspruch der Jesuiten, zur größeren Ehre Gottes, sollte geändert werden in zur größeren Ehre der Gesellschaft Jesu. Am angegebenen Ort, Band 2, Seite 388. Zu diesen Urteilen, deren Zahl beliebig vermehrt werden kann, gesellt sich das schon zuvor von mir mitgeteilte überaus gewichtige Urteil des Jesuiten Cordara, das der Jesuit Dur in schamloser Weise teils gefälscht, teils unterschlagen hat. Cordara stimmt insofern mit Helfert, Manning, Baumstark, Möhler, Loy, Schwab und Merkle überein, als er die Aufhebung seines geliebten Ordens als aus triftigen Gründen hervorgehend bezeichnet, wenn er auch die Gründe entsprechend seinen religiös-asketischen Standpunkte ausschließlich dem religiös-asketischen Gebiet entnimmt. Den Urteilen selbst, die meistens von guten und sehr guten Katholiken stammen, braucht eine Erläuterung nicht hinzugefügt zu werden. Alle vorhergehenden Kapitel enthalten ihre ausreichende Rechtfertigung.